Wanderer, willkommen zur 13. Ausgabe des Greifenklaue-Podcasts. Der einzige Podcast, auf den noch Gorion stolz wäre. Und manchmal auch... Ich bin auch sehr stolz drauf. Christophorus. Mhm. Heute wollen wir auswürfeln, wer den Winterpreis beim OPC gewinnt. Und werden kurz von Decent berichten. Von Decent 2, um genau zu sein. Ja. Also, wir haben erstaunliche 24 Einsender und das sind noch nicht alle. Bis heute, Stand kurz nach Neujahr, sind es sogar schon 27 gewesen und mir wurden schon noch weitere angekündigt. Oh. Also, wir knacken die... Viel zu tun, die 30er-Marke. Die 30, also alle Preise können vergeben werden, das ist ja schon mal schön. Gut, also erstmal ganz kurz, was ist die Winter-OPC? Im letzten Jahr habe ich... in meinem Blog ausgerichtet, eine Winter One-Page-Contest. Und zwar sollte man auf einer Seite etwas, ein Abenteuer, ein Szenario, ein Encounter oder auch ein Kampagnenbogen, also kurz mal etwas Spielbares zum Thema Winter machen. Also das jetzt schon im vorletzten Jahr quasi ging es los. Sprich 2011, 2012. Ja, da gab es auch erstaunliche 23 Einsendungen, war also so gesehen ein voller Erfolg, gab auch sehr viele tolle Einsendungen und auch Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, wie zum Beispiel zwei Mini-Rollenspiele auf einer Seite. Also da gab es schöne Sachen. Ja, in dem Jahr war Würfelheld noch Juror und da ich ja schon davor Sachen mit ihm zusammen gemacht habe, haben wir dann auch den zweiten Winter-OPC zusammen gemacht. Allerdings mit dem Thema Frühling. Ja, insgesamt gab es vier Stichwörter. Das waren Frühlingsgefühle, also Liebe. Dann Frühlingsputz, sprich Ordnung. Dann es grünt im Frühling, also sprich Pflanzen und Grünes sozusagen. Und was habe ich vergessen? Also eins habe ich jedenfalls definitiv jetzt vergessen. Mhm. Wieso fällt mir da gerade schon ein Nacktgärtner bei Bilbo Beutlin? Das würde schon mal einige Themen verbinden. Nicht schlecht. Hast du mitgemacht? Ach nee, du bist ausgeschlossen worden. Ich bin ausgeschlossen worden. Ich durfte ja leider nicht. Ja, das liegt daran. Da wärst du bestimmt gewonnen mit der Idee. Dass du theoretisch ja schon früher hättest das alles lesen können, was die Stichworte sind. Mhm. Ich guck mal. Achso, und das vierte Stichwort natürlich die Schneeschmelze im Frühling, also Hochwasser. Mhm. Weil wir gesagt haben, dass man die Stichworte auch allgemeiner verwenden kann. Also zum Beispiel Hochwasser kann man jetzt auch allgemein Überflutung endzeitlich benutzen, irgendein Lotland-Szenario oder sowas. Und das muss jetzt nicht speziell mit Frühling zu tun haben. Also genau wie im letzten Jahr sollte man das allgemein auslegen können. Ja, und wie immer, das muss alles auf eine Seite passen. Diesmal haben wir nochmal explizit dazu geschrieben. Eine OGL oder andere Fanlizenzen dürfen auf einer zweiten Seite angehängt werden. Eine Lehre aus dem ersten Jahr, da musste ich nicht die ganzen OGLs selber tippen. Ja, na gut, werde ich dieses Jahr bestimmt das ein oder andere auch noch schreiben müssen, aber gerade bei den, da hatten wir Labyrinth Lord, D20 dabei und Pathfinder. Da ist das ja alles leicht anders. Mhm. Aber gut, es hat geklappt. Dieses Jahr haben wir unter anderem auch ein Warhammer-Szenario dabei. Da ist die Fanlizenz oder der Ausschluss an Rechten auch ungefähr eine Seite lang. In welchem Griff man kein Recht erworben hat, etc. Also, naja, da muss man auch vorsichtig sein. Gut, ja, also es gibt insgesamt 30 Preise zu gewinnen. Oder gab, wenn ihr das hört. Denn nur noch bis zum 6.1., dann ist Stichtag. Und neben diesen 30 Preisen für die Umsetzung gibt es noch zwei besondere Preise. Einmal den Designpreis und den sogenannten Weihnachtspreis. Der ersetzt den Blitzpreis vom letzten Mal. Der wurde ja quasi eingeführt. Also es war so, ich habe geschrieben in meinem Blog, statt Ende 31.01.2012 wollte ich schreiben. Ich habe geschrieben 31.12.2012. Ich erinnere mich an das. Moritz dachte dann, dass es am 31.12.2011 zu Ende wäre und schrieb das dann so in seinem Blog. Und von dort aus übernahm das auch gleich mehrere andere so. Viel zur journalistischen Recherche. Ja, gut. In meinem Blog hat es ja auch falsch gestanden, davon abgesehen. Ja. Aber eben, da hätte es dann quasi ein Jahr gedauert. Ein Jahr und 5 Tage. Ja, okay. Und dann, um das Malheur auszuräumen und das nochmal deutlich zu kommunizieren, wie lange es nun eigentlich geht, gab es dann den Blitzpreis für alle, die bis zum 31.12.2011 das eingesendet haben. Das waren damals, glaube ich, auch 7. Immerhin. Und am Ende, bis zum 31.01.2012 waren es dann immerhin 23 Einsendungen, die man sich übrigens runterladen kann. Tolle Winterabenteuer, tolle Sachen dabei. Mhm. Ja, gut. Also, der Weihnachtspreis. Genau, und den wollen wir heute auswürfeln. Wir haben 24 Einsendungen. Achso, vielleicht noch die andere Neuerung. Und zwar neben dem, was letztes Mal eingesendet werden durfte, haben wir diesmal explizit noch gesagt, man darf auch Spielmaterial einsenden, also irgendwelche Tabellen, die zu dem Thema passen, Zufallstabellen oder NSCs, ausgearbeitete und so weiter. Darf weiterhin systemneutral oder mit einem beliebigen System sein. Ja, genau. Und die Juroren haben dann die Aufgabe, das in ihre persönliche Reihenfolge zu bringen. Ja, natürlich zum einen nach der Qualität der einzelnen Arbeiten, aber zum anderen ist das natürlich auch immer eine Geschmacksfrage. Naja, aber gerade weil es sehr, wir haben uns sehr bemüht, auch verschiedene Geschmäcker, also verschiedene Arten von Juroren zu finden, die andere verschiedene Dinge gut finden. Und beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass der erste Preis wirklich sehr eindeutig war. Sprich, der war bei allen drei vorne dabei. Der hatte wirklich mit Abstand, der hatte irgendwie um die 45 Punkte und der nächste, der danach kam, hatte 25 Punkte. Ja, wollen wir mal sehen. Vielleicht wird es ja diesmal auch so eindeutig oder vielleicht auch ein Kopf an Kopf rennen. Ja, gut. Ja, beim Winterpreis ist es ganz einfach, das muss man nicht nur auswürfeln. Ja, achso, und wir haben diesmal noch explizit gesagt, das wollte ich sagen, dass man bis zu 3 Beiträge einsenden kann, wenn man 3 Beiträge gemacht hat bis Weihnachten. Bis zum 26. gibt es auch sozusagen 3 Lose. Ja, einige haben das auch tatsächlich ausgeschöpft. Beim letzten Mal gab es maximal eine Doppeleinsendung. Gut, so, das heißt, wir müssen erstmal bei den 24 bestimmen, ob gerade oder ungerade. Du hast die Ehre. Mhm. Also würde ich sagen, gerade ist 1 bis 12, ungerade 13 bis 24. 24. Gerade 1 bis 12. 13 bis 24. So, dann zählen wir mal hier durch. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Das heißt, bei K beginnt die 13 hier. Mhm. Alles klar. So, und dann darfst du den Würfel nochmal schwiegen. Bei 1 bis 12 gilt's und ab 13 wird nochmal gewürfelt. Ja, dann haben wir nochmal. 6. Die 6, jawohl. Genau. Also ab K geht's los. 1, 2, 3. Okay, dann zähl es mit mir. Bei K geht's los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da haben wir das ein Abenteuer von Doppeleinsender. Genau. Orta und Fyrena. Eine uralte Liebe. Ja, das ist ein Thunderstone Advanced. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Ein sehr cooles Spiel im Übrigen. Thunderstone ist sehr cool, ja. Das auf jeden Fall. Ja, aber wir wollen heute ja nicht von Thunderstone berichten, ganz im Gegenteil. Das haben wir, glaube ich, auch schon in einer Folge gemacht. Stimmt. Sondern von Descent, beziehungsweise Descent 2. Ja, dann ich erzähle erstmal, warum es überhaupt nötig war, dass Descent als Teil 2 rausgekommen ist und es nicht einfach noch weitere Erweiterungen von Descent 1 gibt. Also, Descent steht in der rühmlichen Nachfolge der sogenannten Quest-Spiele, also sprich der Nachfolge von HeroQuest. Und vom Spielmaterial macht es das auch unheimlich toll. Ja, also wenn man allein ja mal die Box sich betrachtet, wie riesengroß die ist. Ja, die ist auch doppelt so groß wie die Descent 1-Box. Mit unheimlich vielen Monstern mit 20 Spielercharakteren, mit unheimlich vielen Countern etc. etc. Und auch einen sehr schönen zusammenpuzzelbaren Dungeon, der immer wieder individuell gelegt werden kann, im Gegensatz zum festen Hero-Quest-Brett. Ja, also eigentlich das ideale Spiel, sollte man denken, für, um das sich mal abends hinzusetzen und zu spielen. Bis man merkt... Bis man es spielt. Bis man es spielt, genau. Es dauert nämlich. Und zwar ist es eben keine kurzzeitige Alternative für ein Rollenspiel, sondern es dauert mindestens genauso lange. Ich kenne Leute, die das unheimlich gerne spielen. Und zwar wirklich als taktisches Dungeon-Spiel, was dann eben auch entsprechend komplex ist. Und man muss mit einer ganz normalen Spieldauer von, sag ich mal, 8 Stunden rechnen oder so. Gibt es hier noch Möglichkeiten, das etwas zu reduzieren? Da gibt es eine tolle Folge beim PCast. Aber insgesamt dauert es halt sehr lange. Die Dungeons sind sehr groß und so weiter. Ja, und Descent 2 ist im Prinzip jetzt angetreten, das wirklich spielbarer zu machen, dass man sich wirklich abends hinsetzen kann und das nach Feierabend von 20 bis 23 Uhr noch eine Runde Descent zocken kann. Und was bei Descent 1 auch gar nicht ging, bei den Grundregeln, das waren die Kampagnenregeln. Es gab sie schlicht nicht. Es gab so ganz einfache, aber die waren wirklich furchterbarlich. Und in der ersten Box, die habe ich auch noch, gibt es auch noch Kampagnenregeln, die sagen in etwa so, ja, wenn du 5 Abenteuer bestanden hast, darfst du einen Trainingsmarker nehmen. Es gibt irgendwie +1 oder irgendwie, naja. Jedenfalls, das war so überhaupt nicht motivierend. Der Held ist quasi nicht gewachsen. Der Grund dafür ist natürlich auch, dass wenn du hier dir Suchmarker genommen hast, Schätze gefunden hast, dass da alles Mögliche drin war, auch ganz wertvolle Waffen etc. etc. Das musste quasi jedes Mal wieder neu aufgebaut werden. Aber man konnte quasi jedes Mal alles Mögliche finden. Eine Attraktion bei Descent 1 noch oder eine Besonderheit war, dass man auch die Helden zufällig zusammengestellt hat. Es gab starke Helden, es gab schwache Helden. Das wurde insofern berücksichtigt, dass auch wenn der Overlord einen starken Helden umgekloppt hat, dass er dafür mehr Punkte gekriegt hat. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht allzu oft gespielt, aber eben diese lange Spieldauer hat mich selber nicht davon abgehalten. Also was ich immer gesucht habe, ist irgendwas, was kann man so zum Feierabend hin mal spielen, ohne allzu viel Aufwand zu machen. Dachte, das wäre Descent eine gute Sache, aber wie gesagt, das hat feierabends gar nicht geklappt und das hat sich dann eher in Dungeon Slayers entwickelt, welches man auch wie Descent spielen kann, wenn man es mag. Man kann es aber auch wie ein vollwertiges Rollenspiel spielen, wie man so schön sagt. Das finde ich auch sehr schön. Und trotzdem passt es halt in diesen 3-4-Stunden-Slot rein. Ja, das kann man so sagen. Genau, ich habe auch gerade eine sehr angenehme Wochenrunde Dungeon Slayers. Das kann ich mir mit wenig anderen Rollenspielen so vorstellen. Mhm. Ja, gut. Ja, Descent 2. Wie kriegt Descent 2 das jetzt hin, dass es tatsächlich schneller geht? Ja, vielleicht schilderst du erstmal deinen Eindruck von Descent 2. Du hast jetzt quasi... Genau, wir haben jetzt schon ein paar Stunden hinter uns. Ja. Und ja, kann ich mich sehr mit anfreuen. Also ich kenne den ersten Teil von Descent jetzt nicht. Ich habe mich ja von allen Kritiken abschrecken lassen. Von daher bin ich dann nie dazu gekommen, das jetzt mit mal zu spielen. Aber der zweite Teil, der spielt sich schon sehr flott. Die Abenteuer, das sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, im Prinzip zwar schon kampagnentechnisch, es ist schon eine Kampagne, aber halt in mehrere quasi Kurzabenteuer unterteilt, die sich tatsächlich binnen von... Ja, man kann schon sagen, wenigen Minuten. Also das geht ja eigentlich selten über eine Stunde mal hinaus. Zumindest jetzt die Abenteuer, die wir jetzt gespielt haben, die Einführung und das erste Abenteuer, ja. Die ging ja wirklich sehr flott von der Hand. Ja, also ich glaube, irgendwas mit 3 Stunden ist offiziell angegeben. Und du darfst jetzt nicht vergessen, dass das, was wir jetzt gespielt haben, ist ja der zweite Teil eines Abenteuers. Die meisten Abenteuer sind aber in 2 Szenen aufgeteilt. Und vom Karten her, sage ich mal, ist es immer besser, nach nicht nach einer Szene, sondern nach einem Abenteuer zu cutten. Okay, na, wir hatten das jetzt nach Szene genau gecuttet. Es geht aber notfalls halt auch zwischen den Szenen. Also sprich, dadurch hat man... Ja, weil man muss ja, also genau, zwei Szenen oder eine Szene wird ja entsprechend auch gelegt mit Spielbrettchen hier und aufgebaut. Und wenn die Szene erledigt ist, kommt ja dann die nächste Szene an, wird entsprechend neu aufgebaut. Also man könnte schon durchaus einen Cut ja machen. Ne? Genau. Der ist nur halt ein bisschen kompliziert, weil zwischen den Szenen gewisse Sachen erhalten bleiben und manche nicht. Ja, genau, manche Lebenspunkte nicht. Und so weiter. Genau, muss man halt mehr notieren, als wenn man es halt nach einem Abenteuer cuttet, wo man halt zurück in die Stadt kommt, nach Ahün und neu irgendwo hinreist zum nächsten Abenteuer dann. Ja, also genau. Ich habe jetzt bisher auch einmal gespielleitet bei dir und dann habe ich selber noch vorher noch gespielt auf Spielerseiten. Und ich muss sagen, was doch sehr gut gefällt, ist es wirklich herausfordernd und ausgeglichen. Vorher war so der Effekt, dass man bei Descent zum Beispiel unheimlich leicht durchgewandert ist, bis dann die harten Gegner kamen und die waren dann wieder so hart, dass sie fast unknackbar waren. Also kann ich mich an die Kritik zum ersten Abenteuer mit dem Riesen erinnern. Das war so eins der Probespiele, das ich am Rande miterleben durfte. Ein anderes Erlebnis, was ich bei Descent hatte, wir wollten in Braunschweig Deadlands Hölle auf Erden spielen. Wollten noch zwei mitspielen, die gerade Descent gespielt haben. Ja, ist gleich vorbei. Das war so um 7:30 und da standen drei Nagas auf dem Tisch. Ja, wir haben dann gequatscht mit dem Spieler, hat uns gut unterhalten, Helden ausgewürfelt, auf Toilette gewesen, weiter unterhalten. Ganze Podcasts hätten wir aufnehmen können. Jedenfalls ab und zu ging man da wieder vorbei. Also ich schwöre, um 9:30 standen da immer noch drei Nagas auf dem Tisch. Und die Helden an genau derselben Position. Also und das ist wirklich dieses, was ich meine. Das ist natürlich nicht so das Optimale. Auch bei Descent 1, auch bei Descent 2 gibt es natürlich ein Respawn. Aber insgesamt, das, was ich bisher gespielt habe, ist doch sehr herausfordernd und ausgeglichen. Man muss immer die Szenarios von den Regeln her werden auch komplett beiden Seiten sozusagen verlesen. Also der Spieler weiß genau, welche Fähigkeiten die NSCs haben. Also auf der Ebene ist es natürlich taktischer jetzt als ein, sag ich mal, was beim Rollenspiel vielleicht wäre. Ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der Heldenwerte sozusagen noch im Nachhinein verändert, weil NSC-Werte im Nachhinein noch verändert oder so. Aber natürlich haben manche Monster schon eine Fähigkeit, die SC quasi nicht vorweg ahnen können, falls sie nicht gerade das mit dem Regelbuch, mit dem Monsterbuch intim waren. Ja gut, spannend soll es ja immer auch bleiben. Ja, ne gut, aber Descent hat eben eine ganz eigene Spannung, eben die taktische Spannung. Dadurch, dass beide Seiten genau wissen, wer was kann, kann man halt entsprechend das sozusagen vorweg planen. Genau, also das würde ich schon anders sehen als beim typischen Rollenspiel. Ja. Genau, also was man deutlich merkt, die Dungeons sind kleiner geworden oder auch die Wildnisgebiete. Genau, es gibt jetzt quasi, jedes Plättchen hat jetzt auch eine Nummer bekommen. Dadurch kann man wirklich sehr schöne individuelle Dungeons bzw. Wildnisgebiete aufbauen. Die A-Seite hat immer Wildnis, die B-Seite immer Dungeons. Es gibt, glaube ich, fast 30 Tiles. Und es sind unterschiedlichste Dinger von Kreuzungen über Gängen, über Räume, große Räume und so weiter. Mhm. Die verschiedensten Formen. Ja. Und es werden weiterhin die Schatzmarker ausgelegt. Wenn es zwei Spieler sind, zwei. Wenn es drei Spieler sind, drei und so weiter. Und bei den Schätzen gibt es eigentlich nur noch Tränke. Also Heiltränke, Erschöpfungstränke und so weiter. Oder auch nichts. Und dann gibt es noch eine Schatztruhe. Wenn man die findet, darf man einen zufälligen Gegenstand vom Marktplatz ziehen. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, an eine bessere Waffe zu kommen, ohne dafür zu bezahlen. Das ist aber gerade mit dem Kampagnenmodus, den man hat, wirklich gut gelungen. Die alle anderen Schätze haben neben ihrer eigentlichen Fähigkeit noch einen Goldwert. So, zum Beispiel die Heiltränke 25 oder ein Krafttrank 50. So, wenn man sich jetzt nach dem Abenteuer davon 2-3 Stück nicht aufgebraucht hat, kriegt man dafür das Gold ausgezahlt und kann dann auf dem Marktplatz einkaufen gehen. Beim Marktplatz hat man grundsätzlich auch nicht alle Karten zur Verfügung, sondern immer nur die obersten drei. Also zwischen den Abenteuern kann ich immer zwischen den obersten drei Karten wählen, gucken, ob ich was kaufen kann und mich so aufrüsten. Und so habe ich wirklich den Effekt, dass ich erst nach und nach besser werde und nicht auf einem Schlag halt gleich super voll ausgerüstet bin. Mhm. Ja, außerdem gibt es Erfahrungspunkte. Es gibt quasi für, gibt ja quasi 8 Charaktere müssten es sein. Also sprich, gibt den Krieger, der dann entweder Berserker oder Ritter machen kann. Oder den Dieb, der hat, glaube ich, Diebeskarten oder das andere waren Waldläuferkarten. Ein Nekromant und Magier. Genau, ne? Also gibt es immer für jede Grundklasse gibt es sozusagen 2 Pfade. Das ist eigentlich auch ganz geschickt gelöst und jeder Pfad hat eine kostenlose Eigenschaft und weitere Eigenschaften, die man sich über Erfahrungspunkte kaufen kann. Ja, und nach jedem Abenteuer kriegt man immer Erfahrungspunkte. Sowohl der Overlord, also heißt der sozusagen der Spielleiter von Descent, und auch als auch die Helden. Und wenn man denn das Spiel gewinnt, also was auch immer die Bedingung ist, wie mit zum Beispiel ein oder das allererste Szenario ist, dass die dass insgesamt 5 Goblins die Stadtmauern stürmen müssen, also in die Stadt eindringen müssen, entweder das gelingt oder ja, oder es gelingt nicht. Der Anführer, der Troll, wird totgeschlagen. Der Troll wird vorher totgeschlagen. In Etin ist es, glaube ich. Etin, genau. Und ja, genau, das wäre dann die Siegbedingung. Und je nachdem gibt es dann unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Ja, und beim ersten Hauptszenario, was wir uns ausgesucht haben, die Schatzkammer des... Irgendwo hatte ich den Block liegen. Ach, hier. Ein fetter Goblin, genau. Da galt es jetzt im ersten Teil sozusagen, dass Goblins die Ernte geklaut haben. Deine Aufgabe war es im ersten Teil, sie aufzuhalten, möglichst viele. Und meine Aufgabe war es, möglichst viele von diesen Säcken sozusagen wegzuschleppen. Nämlich die Höhle des fetten Goblin. Der die dann schön aufgemanscht hat, als Brei gegessen hat. Und außerdem galt es dann für dich im zweiten Teil, den Bruder des Bauern, den du am Anfang getroffen hast, zu retten, Frederik, während ich die Aufgabe hatte, den erstmal aus meinen Gefangenen rauszufoltern und ihn dann anschließend aus der Höhle rauszubringen, genau. Was mir auch gelungen ist. Das aber ist knapp. Ja, Also war das denn beim ersten Teil auch schon so, dass Niederlagen mit einberechnet wurden, dann entsprechend die Szenarien anders ausfielen beim nächsten? Also beim ersten Teil war es ja noch ganz kompliziert. Da hattest du ja auch, wenn die Helden tot waren, sind sie quasi zurück in der Stadt gewesen und konnten dann über bestimmte Punkte wieder respawnen. Also da ist das noch einiges komplexer gewesen. Okay. Und die Dungeons waren noch viel größer und es gab ja, wie gesagt, ein Abenteuer oder es gab ja keine Kampagne. Also jedenfalls nicht bei der ersten Erweiterung. Das kam irgendwie mit der zweiten oder der dritten Erweiterung kam wirklich ein guter Kampagnenmodus, aber die ist zurzeit sau teuer und ich habe sie nicht. Okay. Also sie wird auch sau teuer bleiben, glaube ich. Aber die Idee jedenfalls, dass der Spieler hier auch durchaus verlieren kann und dann höchstwahrscheinlich, werde ich beim nächsten Mal dann ja merken, aber mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen hat. Ja, also genau, das, was sich jetzt erschwert hat, ist sozusagen zum einen, es gibt halt den ersten Akt, das sind 5 verschiedene Abenteuer gibt es hier. Ich glaube, 3 davon spielt man. Da müssen Sie jetzt nachgucken. Aber jedenfalls, und je nachdem, wer sie gewonnen hat, kann sich aussuchen, welches Folgeabenteuer man darauf spielt. Also beim fetten Goblin ist der für dich vorteilhaftere Abenteuer dann die Schatzkammer der Monster und der für dich nachteilhaftere die Frostzinne. Genau, und das wäre jetzt ja der Fall. Ich habe jetzt das Recht, das auszusuchen. Also ich werde jetzt höchstwahrscheinlich zu die Frostzinne tendieren. Ja. Also es ist schon eine schöne Idee, genau, die man da spinnt oder gesponnen hat. Genau. Außerdem, wenn ich das ganz kurz zu Ende führen darf, du hast weniger Erfahrungspunkte gekriegt, ich dafür mehr. Genau, was ganz kurz noch, was ich mit meinen Erfahrungspunkten machen kann. Ich habe Overlord-Karten, hier einen ganzen Stapel. Und für Erfahrungspunkte kann ich mir neue Overlord-Karten einkaufen. Hm. Genau, die enthalten dann wieder weitere kleine Gemeinheiten. Also, was war das bisher? Stolperdraht, dass wenn der Held sich bewegt, dann die Bewegung beenden muss, wenn ihm keine Stärkeprobe gelingt. Oder dass ein wuchtiger Schlag, dass der Angriff mehr Schaden macht als üblich. Oder dass eine Zusatzbewegung sich erkauft und so weiter. Also Kleinigkeiten, aber durchaus nette Sachen dabei. Ja, genau, wenn der erste Akt dann durch ist, dann kommt ein Intermezzo. Da kommt auch wieder darauf an, wer hat mehr, wer hat weniger gewonnen. Der darf wieder aussuchen. Gibt wieder zwei verschiedene Varianten. Dann kommt der zweite Akt. Das sind halt, wie gesagt, die Frostzinne oder Schatzkammer der Monster. Etc. etc. Das gibt es halt für jedes Abenteuer. Immer zwei Folgeabenteuer. Und dann kommt irgendwann das Finale. Dazwischen ist noch ganz interessant. Das hatten wir auch schon. Jedes Mal reist man sozusagen aus der Stadt Ahyn an. Und zwischen den Abenteuern und der Stadt liegen immer bestimmte Felder. Also auf dem Weg, zum Beispiel ein Wegfeld, ein Waldfeld und ein Seefeld oder ein Flussfeld. Und dann zieht man hier von seinen Zufallsbegegnungen immer eine Karte weg. Da haben wir dann bei drei Sachen passiert was und bei zwei nichts. Ja, und das kann dann, ja, was weiß ich, ein Achsenbruch von irgendwelchen Händlern sein oder was haben wir hier? Gruppe Latari-Elfen wird von den Schergen des Overlords angegriffen. Ah ja, zum Beispiel so eine nette Entscheidung. Ihr könnt ihn zu Hilfe eilen und jeder Held erleidet einen Lebenspunkt weniger. Wenn nicht, zieht der Overlord zwei Overlord-Karten. Also gibt es auch noch so Gewissensentscheidungen. Ja, also da gibt es wirklich... bringt Runde die Kampagne ab, sozusagen. Ja, gut. Das zu Decent. Ja, also der Spieleindruck ist, wie gesagt, tatsächlich ein Spiel, was man, ich sag mal, ungefähr 3 Stunden würde ich für ein Abenteuer einplanen, also für beide Akte. Dann kommt man locker durch. Die Box kostet ungefähr 50 Euro. Kann auch mit 45, wenn man ein bisschen sich umguckt. Ja, auf Deutsch wohlgemerkt. Die Spielausstattung ist wieder nett geworden. Es ist nicht ganz so viel wie beim ersten Mal drin, aber für 45 Euro noch mehr als genug. Die Dungeon-Teile sind sehr schön geworden. Kann man theoretisch auch anderweitig einsetzen. Die Monster sind, glaube ich, insgesamt 40 Figuren drin. Ja, und ansonsten die übliche Ausstattung, also ganz viele Monsterkarten und Lebenstoken und alle möglichen Token und Karten. Bisschen übersichtlicher, wie ich finde, als beim Undecent. Also es sind doch schon weniger. Aber genau das macht das Spiel ja durchaus auch schneller. Mhm. Also deutlich gestreamliner. Eben auch durch die Größe der Dungeons. Also ich würde sagen, wäre... Ja, klare Spielempfehlung. Ja, ja. Auf jeden Fall ein Spieler. Ja, oder noch für Leute, die noch außer Rollenspiel auch ein Brettspiel wollen, was etwas schneller geht als die übliche Rollenspiel-Session, dafür aber doch sehr wie ein Rollenspiel aussieht. Mhm. Dann sollten wir vielleicht bei Gelegenheit nochmal die Orks spielen. Die erste Erweiterung von Quest. Mhm. Oder generell mal Quest weiterspielen. Denn da wachsen die Helden ja auch mit. Also auch vielleicht eine. Ja, aber ja, ich muss sagen, vom Wiederspielfaktor finde ich Quest deutlich weniger ansprechend als jetzt zum Beispiel das. Also hier bin ich richtig motiviert, sowohl selber die Kampagne weiter zu spielen und durchzuspielen, als auch sie danach mit dir weiter zu spielen und den vielleicht auch durchzuspielen. Ja, also das muss man mal sehen. Zum Beispiel bei Hero Quest haben wir auch einmal eine Kampagne gespielt, die Zwergenkampagne aus der ersten Erweiterung. Mhm. Danach muss ich aber sagen, hatte ich auch genug von HeroQuest, weil die Möglichkeiten da doch relativ limitiert sind. Hier hat man das schon so, dass man doch eine relativ gute Also eben nicht nur bei Heroquest hast du ja quasi nur eine Entwicklung über die Waffe, also über die Ausrüstung, und die ist irgendwann durch. Hier, glaube ich, hast du doch eine relativ lange Entwicklung über die ständigen Fähigkeiten, die dazukommen. Richtig. Und dadurch, dass du ja nicht komplett den Marktplatz abgrasen kannst, sondern auch ein bisschen Glück brauchst, brauchst du im richtigen Moment genug Geld, um dir eine vernünftige neue Waffe zu leisten. Und dadurch, dass du nicht, wenn du, weiß ich nicht, 500 Gold hast, hast du ja trotzdem nicht Zugriff auf alle Karten, sondern eben nur auf bestimmte. Und, ach so, was man noch sagen sollte, es gibt ja auch eben sowohl für die Monster als auch für die Marktkarten Akt 1 und Akt 2 Karten. Und im Akt 2 werden die Monster grundsätzlich mächtiger, aber auch die Waffen besser. Also auch dadurch hat man nochmal wieder eine weitere Steigung. Der Diablo-Effekt. Ja, genau. Wir wollten noch ganz kurz das Gewinnerabenteuer vorstellen, beziehungsweise, nachdem ich es gelesen habe, würde ich sagen, ich stelle es vor. Weil es ist für Dungeon Slayers. Na. Und damit potenziell wärst du ein, auf jeden Fall ein Spieler, der es mal erleben sollte. Sehr gern. Ja, also ich muss erstmal sagen, es gibt ja auch einen Designpreis. Das Werk hätte durchaus Chancen dafür. Ist also nett gemacht, gibt ein paar Illustrationen hier. Darfst du mal drauf gucken? Da, oh ja. Da, ne? Also. Ich hab's in der. Durchaus nett gemacht. Gibt es da schon eine Vorlage für, oder ist das also für das Design dieser Seite? Wie das jetzt da so aus? Ja, das ist genau. Das Design ist an der offizielle Dungeon Slayer Design dicht drangehalten. Also sprich, da gibt es ja im Prinzip nur die Schrifttypen und das war es eigentlich auch schon. Genau, da halt diese Dreispaltigkeit. Mhm. Das wirkt dadurch natürlich sehr vertraut, das stimmt. Ja, also inhaltlich gut gemacht. Das ist ein Dungeon Slayer Abenteuer für höhere Stufen, 9 bis 12. Das würde nach ersten Einschätzungen, glaube ich, ganz gut für diese Stufe geeignet sein. Ja, es ist bei Dungeon Slayers auf so einer hohen Stufe nicht ganz leicht zu skalieren, aber ja, ich denke, so Pi mal Daumen ist das auf jeden Fall doch genau richtig, da mit diesem Stufenbereich ranzugehen. Also einer drunter wäre deutlich zu schwierig. Mhm. Und einer drüber, ja, das wird wahrscheinlich schon zu leicht sein. Ja, genau, es geht. Es fängt auf einem Friedhof an, das Abenteuer. Mit einem Geist, der sozusagen nicht zur Ruhe kommt, weil die sterblichen Überreste seiner Geliebten nicht zusammen mit ihm begraben sind. Ja, und er hofft jetzt, dass die SC sich sozusagen sie bereit sind, diese zu bergen und mit ihm zusammen zu begraben. Und sozusagen der uralten Liebe ihr wohlverdientes Ende geben. Mhm. Ja, da gibt es natürlich die ein oder andere Gefahr zu überwinden. Also, so wie ich das jetzt hier überblicke, ein netter kleiner Dungeon, aber auch schön doch mit einigen Rätselaspekten und so weiter. Also, so vom ersten Lesen her gefällt mir gut. Hat durchaus, glaube ich, auch Chancen, relativ weit vorne beim OPC generell zu landen. Mhm. Ja, dann nochmals herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, auch von mir. Gut. Ja, damit würde ich sagen, beschließen wir denn diese 13. Ausgabe des Greifenklau-Podcasts. Nicht ohne erzählt zu haben, dass es eigentlich eine andere 13. Ausgabe hätte geben sollen, die nämlich noch im letzten Jahr aufgenommen wurde. Nämlich mit Star Wars. Wir haben zum ersten Mal, also nicht wir, sondern ich und Bangrim, haben zum ersten Mal per Skype versucht, was aufzunehmen. Und nachdem mein Laptop quasi abgekackt ist und ich fast es hätte nicht speichern können, es dann aber doch noch im Wiederherstellungsmodus geschafft habe, hat der Bangrim festgestellt, dass nach 15 Minuten bei ihm das alles so verrauft ist, dass man nichts mehr verstehen kann. ja, aber wir hoffen euch in diesem Jahr mit mehr Podcasts beglücken zu können. Dann halt auch mit mir und Bangrim, der ja unter anderem unser Forum administriert und vielleicht auch noch auf der Website das ein oder andere früher oder später parat haben wird, dass wir per Skype halt doch durchaus mal öfter was schaffen zu podcasten und halt auch dadurch quasi, dass wir dann zwei Männer beim Schnitt haben, nämlich dich und Bangrim, dass dann der ein oder andere Podcast mehr gesendet werden kann. Ja, insofern wünsche ich auch ein frohes neues Jahr. Ja, gut gerutscht, reingerutscht seid ihr hoffentlich alle. Ja, wäre es noch im letzten Jahr, dann hätte man das sensationelle einen guten Wurf ins neue Jahr. Oh ja, stimmt. Das ist natürlich noch besser als, oder fast besser als Merry Christmas und Happy Slay Day. Aber wobei Merry Christmas auch ein sehr... Ja, finde ich auch gut. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder bei der 14. Episode. So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. Sei gegrüßt, Pathfinder. Willkommen in einer Welt voller Abenteuer, Mystik und Magie. Du möchtest immer informiert sein? Vielleicht hast du Fragen zum Regelsystem? Oder möchtest du dich vielleicht einfach nur mit Gleichgesinnten unterhalten? Vom aktuellen Pathfinder-Referenzdokument über Fanprojekte und klassenbezogene Charakterbögen bietet dir weltenwunde.de alles, was du und deine Mitspieler für einen gelungenen Spieleabend benötigen. Weltenwunde.de, die Seite von Fans für Fans.